Ich will folgen, Jesus, dir von Tag zu Tag, dir nur dienen will ich, Herr. Ob ich hin und wieder auch ermüden mag, dir nur dienen will ich, Herr. Herr, ich steh zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte hab ich dir geweiht, ja, dir in Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr, allein. Lass mich nie vergeuden eine goldene Stund, dienend dir, nur dir, mein Herr. Stets gewärtig des Befehls aus deinem Mund, lebend dir, nur dir, mein Herr. Herr, ich steh zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte hab ich dir geweiht, ja, dir in Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr, allein. Deinem Dienste, bis mein letztes Stündlein schlägt, wann dein Wink mir Ruhe gebeut. Dir zu dienen, dann mit einem besseren Dienst, dort in ewiger Seligkeit. Herr, ich steh zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte hab ich dir geweiht, ja, Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr.